Der russische Pormat-Verlag in Nautka gab anlässlich des Tages der Sonne und des 85. Gründungstages der heroischen koreanischen Volksarmee das unvergängliche klassische Werk von Genossin Kim Il-sung, unser revolutionäres Werk mit Waffengewalt fürst garantieren, in Broschüre heraus. Zum Tag der Sonne publizierte der spanische Verlag Anfer sein unvergängliches klassisches Werk, das 10-Punkte-Programm zum großen Zusammenschluss der ganzen Nation für die Vereinigung des Vaterlandes in Broschüre und erschien auf der russischen Internet-Homepage irkutskblogspot.ru sein Werk über die drei Prinzipien für die Vereinigung der Heimat.